Buongiorno, willkommen zur Folge 7 von Italoport, dem Italienisch-Lernen-Podcast. Heute wollen wir uns mal mit Grammatik beschäftigen, und zwar mit Substantiven. Ich folge mal dem Tipp von dem Leserbrief von gestern und stürze mich gleich rein. So, die elementarste Grundregel ist sicherlich, dass es im Italienischen nur zwei Geschlechter gibt, also kein Neutrum, und dass die Substantive auf A enden, dann sind sie weiblich, auf O, dann sind sie männlich, beziehungsweise E, da können sie beides sein. Und natürlich gibt es diverse Ausnahmen. Die Pluralbildung lautet, die Substantive auf O werden zu I. Selbiges gilt für die Substantive auf E. Und dann haben wir die rein weiblichen auf A, die dann im Plural zu E werden. Ja, zu merken des Geschlechtes hatte ich ja in Folge 1 schon ein paar Tipps gegeben. Und hier gibt es noch ein paar ergänzende Regeln aus der Grammatik. Ich verwende übrigens die große Lerngrammatik Italienisch aus dem Huber Verlag und bin da eigentlich sehr zufrieden mit. Es sind die Regeln drin und es werden immer Übungsaufgaben mit Lösungen dazu präsentiert, sodass man das Erlernte auch ein bisschen kontrollieren kann. Also nochmal Sonderregeln. Endet ein Substantiv auf MA, dann ist es meist männlich, zum Beispiel il telegramma. Und die Pluralbildung erfolgt hier übrigens dann normal. Ja, also es endet auf A, MA. Im Plural ist es aber trotzdem I, telegrammi. Eine Endung auf Ione oder ICE, das sind meistens weibliche Wörter, zum Beispiel la stazione, der Bahnhof, oder la lavatrice, die Waschmaschine. Substantive auf Ister enden können beide Geschlechter haben und es hängt vom Zusammenhang ab. Beispiel ist Dentista, Zahnarzt oder Zahnärztin. Und je nachdem, ob man von einem Mann oder von einer Frau spricht, ist die Endung entsprechend. Und die Pluralbildung ist dementsprechend auch vom Geschlecht abhängig, kann also sowohl als auch sein. Ja, Substantive, die auf I enden, sind meistens weiblich, zum Beispiel la Metropoli, die Großstadt. Und im Plural bleibt es dann ebenfalls beim I. Und schließlich gibt es noch Substantive, die auf einem Konsonanten enden. Das sind meistens Fremdwörter, die sind maskulin. Beispiel wäre il Sport oder il Film. Ja, und dann gibt es noch zusammengesetzte Substantive, zum Beispiel Banconota, Banknote. Und die gibt es im Italienischen aber kaum. In der Regel hat man dann zwei Wörter mit einer Präposition verbunden, zum Beispiel Camera da letto, das Schlafzimmer. Und in diesem Fall wird dann nur das erste Substantiv in den Plural gesetzt. Zum Beispiel Macchina da scrivere, die Schreibmaschine. Und im Plural dann Macchine da scrivere. Ja, das zweite Substantiv bleibt unverändert. Gut, das soll schon gewesen sein für heute. Substantive und die Regeln sind sicherlich nicht so ganz einfach übers Ohr aufzunehmen. Ich empfehle also, sich das PDF auszudrucken. Und ich hoffe, dass ich so das Wichtigste zusammengefasst habe. Und vielleicht einfach mal auf den Schreibtisch legen, neben das Buch legen, das man gerade liest, und darauf achten. Und da vertieft sich das ja eigentlich fast von alleine. Also, ciao, ciao!